So brachte er ihnen ein Kalb hervor als Leib, das blökte. Sie sagten, das ist euer Gott und der Gott Musas, aber er hat es vergessen.